Hallo, ich bin Andreas Winter, ich bin Ihr Abnehmcoach und ich begleite Sie nun durch die Tage danach. Denn mit jedem Tag sollen Sie kleine Erfolgserlebnisse sammeln. Wir beginnen. Machen Sie sich nun täglich Ihre kleinen Wunder des Alltags bewusst. Kleine Wunder des Alltags, das sind die Dinge, bei denen Sie normalerweise Stress empfunden hätten, aber diesmal irgendwie eine andere Lösung gefunden haben. Die Dinge, bei denen Sie normalerweise kummervoll oder trotzig etwas gegessen hätten, sich geschämt hätten oder ein Schuldgefühl hatten, diesmal aber gar nicht essen. Diesmal ist alles anders. Halten Sie genau diese Erfolgserlebnisse fest. Täglich, schriftlich, mit Stichpunkten oder einem Satz. Sie wissen nun, ein Übergewicht entsteht ganz alleine durch Ihre Gefühle beim Essen. Alles, was Sie denken, alles, was Sie fühlen, kann in Ihrem Körper eine biochemische Reaktion erzeugen. Nicht die Menge an Speisen entscheidet darüber, ob Sie zunehmen, nicht die Uhrzeit, nicht die Menge an Kohlenhydraten, Eiweißen, Mineralien, Vitaminen, Fetten. Das spielt alles keine Rolle, sondern einzig und allein aus welchem Grunde Sie gegessen haben. Immer dann, wenn wir mit einem Mangelempfinden etwas essen, halten wir diese Speisen fest. Und dieses Mangelempfinden bezieht sich auf etwas, was Sie durch Ihre Speisen scheinbar auflösen. Immer dann, wenn Sie also ein emotionales Defizit haben, ein Problem haben und denken, dass Ihre Speisen dieses Problem nun irgendwie weniger spürbar machen, dann nehmen Sie zu. Ist er auch klug vom Körper, dann zuzunehmen, wenn Sie denken, das, was Sie da essen, rettet Ihre Gefühle. Und Sie wissen nun, dass der Grund zum Abnehmen der Grund ist, weswegen Sie zugenommen haben. Man nimmt also zu, weil man Stress hat und glaubt, die Speisen würden den Stress nun verringern. Das gilt übrigens für jedes Säugetier. Ob der Stress nun durch Nahrungsmittelknappheit oder durch Kälte oder durch Durst erzeugt wird, spielt keine Rolle. Hauptsache ist, man hat das Gefühl, dass was ich jetzt zu mir nehme, wäre das Gegenmittel. Und dann bauen wir Fett auf. Sobald der Stress verschwindet, verschwindet auch das Fett. Man nimmt also zu, um stresslos zu werden. Und so nehmen Sie auch ab. Sie wollen stresslos werden. Vielleicht denken Sie, es wären die schönen Kleider, die Ihnen endlich passen sollen. Vielleicht haben Sie gedacht, Sie möchten abnehmen, um attraktiver zu sein. Um beweglicher zu sein. Aber all das zählt nicht, gilt nicht. Denn es gibt auch übergewichtige Menschen, die beweglich sind. Es gibt übergewichtige Menschen, die es schaffen, als attraktiv wahrgenommen zu werden. Und schöne Kleidung können sich in jeder Größe schneidern lassen. Nein, es ist ein erworbenes Wertesystem, das Sie stresst. Da sitzt jemand in Ihrem Kopf und er trägt Ihr schlechtes Gewissen. Es ist der Vorname Ihrer Eltern. Der sagt zu Ihnen, du bist für mich nicht perfekt. Da schämt sich jemand für Sie. Da sagt jemand, du sollst gefälligst abnehmen. Tust es nicht, lasse ich dich nicht in Ruhe. Erst wenn du schlank bist, höre ich auf zu meckern. Glauben Sie Ihrem schlechten Gewissen kein Wort, es wird weiter meckern, selbst wenn Sie schlank sind. Ihr schlechtes Gewissen wird immer etwas zu kritisieren haben. Es sind die Eltern in Ihrem eigenen Kopf. Sie wollen also abnehmen, um sich nicht länger kritisiert zu fühlen. Aus dem gleichen Grunde haben Sie zugenommen. Nun, es ist ganz einfach. Als erstes müssen Sie wissen, dass Ihre Speisen nicht die Erlösung Ihrer Stressprobleme sind. Stellen Sie sich nun eine richtig stressige Situation vor, eine Situation, in der Sie sich missverstanden gefühlt haben, unter Druck gesetzt gefühlt haben, geglaubt haben, sie müssen funktionieren, was auch immer. Stellen sich eine Situation aus dem Alltag, die sie bereits erlebt haben, an die sie sich nun erinnern, genau vor. Und nun stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Lieblingsspeise jetzt essen. Und löst Ihre Lieblingsspeise nun das Problem? Löst Essen Ihr Problem? Oder schaffen Sie durch die Herumesserei noch ein viel größeres Problem? Schämen Sie sich? Haben Sie ein Schuldgefühl? Halten Sie sich für undiszipliniert? Ruft Ihr schlechtes Gewissen, hör auf zu essen, du wirst ja noch fetter. Durch Essen bekommen Sie ein Problem. Sie haben schon eins. Jetzt kriegen Sie noch eins. Wie wäre es denn, wenn Sie einfach mal Ihr Problem lösen, bevor Sie essen? Und wenn Sie nun sagen, ich kann mein Problem nicht einfach lösen. Gut, wenn Sie es nicht lösen können, dann akzeptieren Sie es. Und wenn Sie sagen, ich kann mein Problem nicht akzeptieren, dann sage ich Ihnen, hör auf zu jammern. Andere Menschen akzeptieren Probleme auch. Das geht ganz einfach, indem Sie Ihren emotionalen Fokus nicht auf das Problem richten, sondern auf die Chancen, die Sie haben. Ich verspreche es Ihnen. Kümmern Sie sich nicht um das, was Sie quält und nervt. Das sorgt nur dafür, dass Sie sich gequält und genervt fühlen. Kümmern Sie sich lieber um das, was Sie tun können oder lassen können. Kümmern Sie sich um Ihre Chancen. Kümmern Sie sich um Ihre Erfolgsmöglichkeiten, nicht um den Weg dorthin. Haben Sie zum Beispiel partnerschaftliche Schwierigkeiten? Dann kümmern Sie sich nicht darum, welche Schwierigkeiten es gibt, wie missverstanden Sie sich fühlen. Dieses Problem lösen Sie von ganz alleine, sobald Sie Ihren emotionalen Fokus darauf richten, wie es denn aussehe, wenn Sie eine Lösung hätten. Vielleicht ist das Ende Ihrer Partnerschaft, vielleicht aber auch der Neubeginn dieser Partnerschaft. Wir wissen es nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich nicht herumzujammern. Es lohnt sich nicht, sich zu ärgern, herumzufluchen. Es lohnt sich überhaupt nicht aus dem einfachen Grunde, weil kein Mensch wissen will, wie es ihnen geht. Und schon gar nicht, warum. Sie wollen es auch nicht. Haben Sie sich je für die Motive eines Menschen interessiert, der Ihnen nicht gut getan hat? Haben Sie sich je dafür interessiert, wirklich dafür interessiert, warum ein Mensch Partnerschaftsprobleme hat? Warum ein Mensch ein leeres Bankkonto hat? Warum ein Mensch immer wieder seine Arbeitsstelle verliert? Nein, es interessiert Sie überhaupt nicht. Es interessiert Sie nur, bereichert dieser Mensch mich, wenn ich an ihn denke, oder belastet der Gedanke an diesen Menschen mich? Und so hören Sie auf, eine Belastung für andere zu sein. Seien Sie eine Bereicherung für Ihre Mitmenschen. Seien Sie die Person, an die man gerne denkt. Wir denken nicht gerne an Menschen, die herumjammern und sich kritisieren und hart zu sich selber sind und zeigen, wie wütend die sind und dass sie ja nicht perfekt genug sind. Hallo, das verachten wir alle. Das will kein Mensch sehen, das will kein Mensch hören und wissen. Seien Sie die Person, von der alle denken, wow, der löst seine Probleme. Der geht nach vorne. Der tröstet sich nicht, der jammert nicht. Der gibt Gas, der befreit sich. Das ist toll. Und wissen Sie, was dann passiert? Sie werden ein Leuchtturm, Sie werden ein Signalgeber. Sie werden von Ihren Menschen wahrgenommen als ein Mensch, der einem Hoffnung macht. Ein Mensch, der einem deutlich zeigt, so musst du leben. So gehst du in deinen Alltag. So bist du erwachsen. So wird's gemacht. Und glauben Sie mir, da sagt keiner, das finde ich aber blöd. Nein. Man genießt sie. Wenn sie es wirklich schaffen, eine Bereicherung für andere Menschen zu sein, nur wenn die an sie denken. Und das geht nicht, indem sie Süßigkeiten verschenken oder Geld oder besonders hart arbeiten. Das verachten wir sowas. Das schaffen sie nur, indem sie andere Menschen bejahen und denen das Gefühl geben, bei mir bist du richtig, ich kritisiere dich nicht, ich will dich nicht verändern, bleib so wie du bist, aber ich habe auch keine Angst vor dir. Bei mir bist du in guter Gesellschaft. Bei mir hast du ein emotionales Zuhause. Wenn sie also aufhören zu kämpfen, wenn sie aufhören, irgendwem was beweisen zu wollen, wenn sie einfach ihr Leben so leben, wie sie das für richtig halten, dann werden ihre Mitmenschen ihnen das danken. Mit Sympathie, mit Unterstützung, mit Verstehen wollen. Man wird sich um sie scharen. Und was passiert dann? Fühlen sie sich dann noch kritisiert? Sagt dann ihr schlechtes Gewissen, du musst dich verändern? Nein. Sie fühlen sich dann nicht mehr kritisiert. Sie fühlen sich plötzlich in Sicherheit. Und wissen Sie was? Dadurch nehmen sie ab. Menschen denken immer, wenn ich erstmal schlank bin, dann bin ich glücklich. So ein Quatsch. Genau den gleichen Fehler machen arme Menschen, die denken, wenn ich einmal reich wäre, dann hätte ich kein Problem mehr. Fragen Sie doch mal reiche Leute, ob die keine Probleme haben. Schlank sein macht nicht glücklich, glücklich sein macht schlank. Reich sein macht nicht glücklich, glücklich sein macht reich. Natürlich nur, wenn Sie es wirklich spüren, dieses Glücklichsein, wenn Sie wirklich das Gefühl haben, diese Welt gibt Ihnen Chancen, diese Welt ist für Sie Ihr Spielfeld. Diese Welt ist großartig und das Leben, das Sie leben, ist es wert. Also schmeißen Sie Ihr schlechtes Gewissen raus aus dem Kopf. Seien Sie Ihr bester Anwalt. Wenn Ihr schlechtes Gewissen mit seinem veralteten Wertesystem Ihnen mal wieder links und rechts eine Backpfeife gibt, dann sagen Sie Ihrem schlechten Gewissen, dann mach du es doch besser. Und dann sagt das schlechte Gewissen, ich kann es nicht besser. Ich kann dich nur bremsen. Aber nicht fördern. Ich kann dir nur sagen, was du falsch machst. Aber nicht, wie du glücklich wirst. Ich weiß gar nicht, wie man glücklich wird. Ich bin nämlich dein schlechtes Gewissen und nicht dein gutes Gewissen. Das ist lieb gemein vom schlechten Gewissen. Es will auf sie aufpassen. Es will dafür sorgen, dass der Willkürherrscher sie nicht einen Kopf kürzer macht, weil er denkt, oh, ein Königsanwärter, den mache ich unschädlich. Kein Witz. Das ist der Grund, warum unsere Eltern uns genauso erziehen. Damit andere uns nicht schaden. Aber sie schaden sich dann selbst. Sind sie glücklich mit ihrem schlechten Gewissen? Sind sie gesund? Sind sie schlank? Nein. Weil sie ihre eigenen Eltern im Kopf haben. Weil da jemand auf ihren Schultern sitzt, der links und rechts eine Backpfeife klatscht. Weil sie sich kritisieren, weil sie hart zu sich selbst sind, weil sie denken, sie müssten alles können und aushalten und durchhalten und sie dürften sich keine Pause gönnen und keine Schwäche erlauben. Genau deswegen sind sie so unzufrieden geworden. Genau deswegen fühlen sie sich doch so kritisiert und glauben, jetzt muss ich erstmal was Gutes essen. Jetzt brauche ich erstmal irgendwas Leckeres. Es kann ihnen nichts passieren. Und so gehen wir nun einen Schritt in die Zukunft. Was passiert denn, wenn sie ihre Wunschfigur haben und andere das wahrnehmen? Ich sag's Ihnen, nichts passiert. Das interessiert keinen Menschen. Ganz am Anfang wird man sagen, oh, du hast aber schön abgenommen. Ganz am Anfang gibt's ein bisschen Applaus. Aber hinterher doch nicht mehr. Oder gehen Sie zu wildfremden Menschen und sagen, toll, wie gut du aussiehst. Nein. Nur wenn dieser Mensch sympathisch ist, wenn Sie mit dem in Kontakt treten wollen, nur dann. Der Schlüssel liegt also in Ihrer Zufriedenheit. Zum Glück muss man sich entscheiden. Sie sind kein Opfer. Sie sind ein Mensch, ein Angehöriger der Spezies Homo sapiens. Sie können alles. Sie können sich jede Chance besorgen. Es gibt keinen Mensch, der ihn wirklich schaden will. Kein Chef, kein Polizist, kein Richter, kein Staatsanwalt, kein Finanzbeamter, niemand, kein Mensch will ihnen schaden. Und nun stellen Sie sich weiter vor, wie Sie mit jedem Tag mehr und mehr Ihr Leben einfach entrümpeln und erleichtern. Das Schlankerwerden ist Ihnen bis dahin schon egal, denn Sie wissen ja, es ging nur noch darum, endlich keinen Stress mehr zu empfinden. Auf Wiederhören bei Audible.